Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope my wonderful friends are doing well. Ich hoffe, meine wunderbaren Freunden geht es gut. Wow, we've already done 3 devotionals on just one verse. Wow, wir haben schon 3 Andachten über einen einzigen Vers gemacht. Let's do the 4th one. Lasst uns die 4. machen. So remember, you can bear anything you face. Otherwise, God would be a liar. Denk daran, du kannst alles ertragen, was dir begegnet, sonst wäre Gott ein Lügner. I really, really, really love the next part. Den nächsten Teil finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll. And I tell you why I love it so much. Ich sage dir, warum ich ihn so sehr liebe. Not because it's in the Bible and I love the Bible, although this is a good reason too. Nicht, weil es in der Bibel steht und ich die Bibel liebe, obwohl das auch ein guter Grund ist. It's because this has been my very deep experience in decades of Christian life. Denn das ist meine tiefste Erfahrung in den Jahrzehnten meines Lebens als Christ. I've taught this, I've preached this, I've lived this. Ich habe es gelehrt, ich habe es gepredigt, ich habe es gelebt. Each and each test is an opportunity to trust him more. Jede einzelne Prüfung ist eine Gelegenheit, ihm mehr zu vertrauen. Look, the more you trust him, the better you get to trust him, the greater your life will be. Je mehr du ihm vertraust, je besser du es schaffst, ihm zu vertrauen, desto besser wird dein Leben sein. Think about this. Denk darüber nach. Where is trust really, really tested? Wo wird Vertrauen wirklich, wirklich getestet? It's not going to be tested in the Caribbean with a beautiful drink on the island. Es wird nicht in der Karibik mit einem schönen Drink auf der Insel getestet. No, no, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein. You see, if I take you to the Caribbean and I pay your cruise and I pay your drinks and we go to this beautiful resort, you don't really know if you can trust me. Wenn ich dich in die Karibik mitnehme und deine Kreuzfahrt und deine Getränke bezahle und wir in diesem wunderschönen Resort sind, wirst du nie wissen, ob du mir vertrauen kannst. But when you go through hell on earth, aber wenn du durch die Hölle auf Erden gehst, and we in our relationship go through complicated, confusing moments, und wir in unserer Beziehung durch komplizierte, verwirrende Momente gehen, that will show what level of trust we have developed among each other. Dann wird sich zeigen, welches Maß an Vertrauen wir untereinander entwickelt haben. And Paul is saying that these difficult moments of testing are opportunities to trust him more. Paulus sagt, dass diese schwierigen Momente der Prüfung Gelegenheiten sind, ihm mehr zu vertrauen. When God's provision is in a bank account, you don't even know how much you trust him. Wenn Gottes Versorgung auf deinem Bankkonto liegt, weißt du gar nicht, wie sehr du ihm vertraust. When God's health is in your body, you have no idea if you really trust him for healing. Wenn Gottes Gesundheit in deinem Körper ist, hast du keine Ahnung, ob du ihm wirklich vertraust, dass er dich heilt. When your family is happy and on heaven and earth, you don't know if you trust him for peace in your family. Wenn deine Familie glücklich ist und den Himmel auf Erden haben, weißt du nicht, ob du ihm für den Frieden in deiner Familie vertraust. You can go through every area of your life. Du kannst durch jeden Bereich deines Lebens gehen. In good times, you have no idea if you honestly trust him or not. In guten Zeiten hast du keine Ahnung, ob du ihm wirklich vertraust oder nicht. So, in difficult times, first of all, it's revealed whether you trust him or not. In schwierigen Zeiten zeigt sich also erstens, ob du ihm vertraust oder nicht. Secondly, zweitens, you have an opportunity. Hast du eine Gelegenheit. Think about this. Denk darüber nach. If there is a divine opportunity to learn to trust him more, wenn es eine göttliche Gelegenheit gibt, zu lernen, ihm mehr zu vertrauen, wouldn't you want those opportunities? Würdest du diese Gelegenheit nicht nutzen wollen? The better you trust him, the better you will do in even more difficult times. Je besser du ihm vertraust, desto besser wirst du auch in schwierigen Zeiten zurechtkommen. The better you trust him, the happier and more peaceful your life will be. Je besser du ihm vertraust, desto glücklicher und friedlicher wird dein Leben sein. The more you trust him, the less worried you are about circumstances and the future and what people can do to you. Je mehr du ihm vertraust, desto weniger Sorgen machst du dir über die Umstände, die Zukunft und darüber, was Menschen dir antun könnten. So once you see the testing from that point of view, then you have an opportunity to trust him more. Wenn du die Prüfung unter diesem Gesichtspunkt siehst, dass du Gelegenheit hast, ihm mehr zu vertrauen, how can you not get excited when you pass your testing? Wie kannst du dich dann nicht freuen, wenn du die Prüfung bestehst? Look. Schau. God comes to you. Gott kommt zu dir. And says, hey, I found a key, so that you can learn to trust me more and better. Und sagt, hey, ich habe einen Schlüssel gefunden, mit dem du lernen kannst, mir mehr und besser zu vertrauen. Would you like that? Würde dir das gefallen? Every Christian should say, yes, I really would, Lord. Jeder Christ sollte sagen, ja, das möchte ich wirklich, Herr. Then he says, okay, the key is called testing. Dann sagt er, okay, der Schlüssel heißt Prüfung. See, isn't it funny that we like the end result, but we don't like the process how to get there? Ist es nicht komisch, dass wir das Endergebnis mögen, aber nicht den Weg dorthin? Do you know what I call people like that? Weißt du, wie ich solche Menschen nenne? I call those people immature. Ich nenne diese Menschen unreif. So their whole life they remain baby Christians. Sie bleiben ihr ganzes Leben lang Babychristen. Do you know what a baby Christian is? Weißt du, was ein Babychrist ist? A baby Christian is that every little discomfort it goes wah, wah, wah. Ein Babychrist macht bei jeder kleinen Unannehmlichkeit mäh, mäh, mäh. My diaper is dirty. Meine Windel ist schmutzig. My belly hurts. Mein Bauch tut weh. I want a little milk. Ich will ein bisschen Milch. Somebody turn me around on my belly. Jemand soll mich auf den Bauch drehen. Somebody pick me up and hold me. Jemand soll mich hochnehmen und halten. See, a baby is a baby that centers on nothing and no one, just on itself. Ein Baby ist ein Baby, das sich auf nichts und niemanden konzentriert, sondern nur auf sich selbst. So don't be a Christian. Don't be a Christian baby. Sei kein christliches Baby. Don't be a spiritual baby. Sei kein geistliches Baby. So Lord, I'm so glad that you've given me an opportunity to learn to trust you more. Sag, Herr, ich bin so froh, dass du mir eine Gelegenheit gegeben hast, zu lernen, dir mehr zu vertrauen. Thank you for this testing. Danke für diese Prüfung. Now let's finish this verse, otherwise you're never going to finish it. Jetzt lasst uns diesen Vers 13 zu Ende bringen, sonst werden wir nie fertig. For along with every trial, God has provided for you a way of escape. Denn mit jeder Prüfung hat Gott euch auch einen Ausweg vorgesehen, that will bring you out victoriously, der euch siegreich aus ihr herausführen wird. Listen, the Bible does not say that will bring you out. Die Bibel sagt nicht, das wird euch herausführen. It says it will bring you out victoriously. Sie sagt, das wird euch siegreich herausführen. You see, a lot of people are finally coming out of trials and then they're bitter, angry, frustrated. Viele Menschen kommen schließlich aus Prüfungen heraus und sind dann verbittert, wütend, frustriert. They become worse people. Sie werden zu schlechteren Menschen. That's not what the Bible is talking about here. Davon redet die Bibel hier nicht. Here the Bible is saying that God has found a way of escape that brings us out victoriously. Hier sagt die Bibel, dass Gott einen Ausweg gefunden hat, der uns siegreich herausführt. So look at this whole verse again. Schau dir diesen ganzen Vers noch einmal an. There is victory. Es gibt einen Sieg. There is a way to trust him better. Es gibt einen Weg, ihm besser zu vertrauen. You can trust him better. Du kannst ihm besser vertrauen. You have the incredible opportunity to see God's faithfulness. Du hast die erstaunliche Gelegenheit, Gottes Treue zu erleben. You see how incredibly fun trials are? Siehst du, wie unglaublich viel Spaß Prüfungen machen? That's why when I go through trials, thank you, Jesus. Deshalb sage ich, wenn ich durch Prüfungen gehe, danke, Jesus. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.